Auf welche Weise können wir den Willen Gottes erkennen? Wir können den Willen Gottes erkennen, besonders durch die Kirche und unsere geistlichen Vorgesetzten. Der Wille Gottes tut sich kund durch das, was die Kirche tut, anordnet und so weiter. Und alle geistlichen Vorgesetzten, die irgendwie an der Gewalt der Kirche teilhaben. Sie sind von Gott bestellt, uns auf den Weg des Heiles zu führen. Wir können diesen heiligsten Willen auch erkennen durch die göttlichen Einsprechungen und durch die Verhältnisse selbst, in welche uns der Herr hineingestellt hat. Die göttlichen Einsprechungen und durch alles, was eben zu den providentiellen Umständen unseres Lebens gehört. Also eigentlich hier alles. Also von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt versucht, das zu tun, was der liebe Gott von einem verlangt. Mehr oder weniger offensichtlich. Oft ist es nicht direkt offensichtlich oder einsichtig. Da muss man erst schauen, wie die Dinge sich gestalten. Aber jedenfalls trotzdem im Kleinen und im Großen immer suchen, muss man suchen, den Willen Gottes zu erkennen und dann entsprechend zu erfüllen.